1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir eine Themennacht und das Thema heißt Lebenslüge oder großes Lebensgeheimnis. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die vielleicht eine sehr lange Zeit eine große Lebenslüge, ein großes Geheimnis mit sich herumtragen und das bisher nie haben sich getraut zu sagen. Also aus Scham, aus Furcht, aus Rücksicht. Das kann zum Beispiel ein Verbrechen sein, das kann ein Doppelleben sein, das kann eine geheime Leidenschaft sein. Es gibt ganz viele Dinge, die man vielleicht verschleiern will und für die man sich schämt und deshalb lügen muss und eine große Lebenslüge mit sich herumträgt. Was ist eure größte Lebenslüge? Habt ihr so etwas? Gibt es etwas, über das ihr vielleicht schon sehr, sehr, sehr lange schweigt? Niemand weiß es und ihr habt euch nicht getraut, das jemandem zu sagen bisher, aus verschiedenen Gründen, wie vorhin schon erwähnt. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Lebenslüge, unser Thema. Erster Anrufer ist Kim. Kim ist 20. Guten Morgen, Kim. Guten Morgen, Domian. Hallo, Kim. Hi. Was ist deine Lebenslüge? Ja, ich habe halt ein großes Geheimnis und zwar, ich bekomme keinen vaginalen Orgasmus. Das heißt, dass ich jeden meiner Partner bis jetzt angelogen habe, denen das vormache, einfach aus Angst, die zu enttäuschen, dass die Fehler bei sich suchen oder dass ich die vom Kopf stoße. Ja. Ja. Aber du kennst das Gefühl Orgasmus. Ich kenne das. Also ich habe auch schon mit meinem Frauenarzt gesprochen im Vertrauen. Den Klitoral, den bekomme ich, wenn ich berührt werde. Wenn ich es selber versuche, das gefällt mir nicht, da habe ich keinen Spaß dran. Aber wenn die mich berühren, dann bekomme ich den auch, dann spüre ich das auch. Aber so bei dem Vaginalen, wenn die, ich sag mal, in mich eindringen, ich spüre nichts, gar nichts. Ich genieße dann den Moment, aber ja. Ja. Wie viele Freunde hattest du schon? Ich hatte mit 4 Verkehr gehabt und ich kann wirklich sagen, das hatte ich auch mit meinem Frauenarzt lange, lange durchgesprochen, das kann nicht an denen liegen, weil ich habe schon, er hat mir selber auch ein paar Tipps gegeben und ich habe mich auch sehr belesen. Was waren das für Tipps, die der Frauenarzt dir gegeben hat? Verschiedene Stellungen, Arten der Berührung oder auch diverse Bezüge. Wir hatten auch verschiedene, also ich nehme eigentlich die Pille, aber wir hatten auch so diese genoppten Kondome benutzt oder auch diese Ringe, die man um den Penis tut, die vibrieren. Da kommt nichts an bei mir. Ich spüre wirklich gar nichts. Erklär mal den Unterschied zwischen einem vaginalen Orgasmus und einem klitoralen Orgasmus. Ja, den kann ich ja schlecht erklären. Den vaginalen spüre ich ja gar nicht. Aber halt bei dem klitoralen, klar, dann bekomme ich Herzklopfen und Drang auch nach Atem. Und dann kann ich auch das Stöhnen quasi nicht unterdrücken, wenn die mich berühren. Nur halt bei dem Vaginalen, wenn ich das vormache, dann lasse ich auch halt das raus, was ich gerade empfinde. Es ist ja nicht so, als hätte ich da keinen Spaß dran. Das ist ein intimer Moment, der ist für mich besonders und ich genieße ihn, weil ich den Partner dann auch liebe und ja. Aber immerhin kommst du ja zu einem Orgasmus während des Geschlechtsverkehrs. Während nicht, also halt nur, wenn ich mit der Hand berührt werde, also wenn die mit der Hand mich klitoral befriedigen. Verstehe. Aber wenn die vaginal eindringen, finde ich halt nichts. Hat der Frauenarzt dir vielleicht irgend so eine Richtung gesagt, woran das liegen könnte? Er hat mir einfach erklärt, bei manchen Frauen kommt das schon mal vor. Und mit dem Kollegen, mit dem ich vorab gesprochen habe, da hat mir die Kollegin auch gesagt, da ich noch sehr jung bin, dass ich vielleicht noch was verändern könnte. Aber das glaubt er selber auch nicht, weil er hat mich auch untersucht und bei mir ist alles in Ordnung. Nur ich scheine anscheinend das so veranlagt zu haben, dass es nicht ankommt bei mir. Bist du im Moment in einer festen Beziehung? Es fängt gerade bei mir etwas an, ja. Du hast es bisher deinen Partnern nie erzählt. Du hast es keinem gesagt. Nein. Du hast immer etwas vorgespielt. Nein, ich habe das vorgemacht und ich hatte wirklich auch Spaß dabei. Und das ist auch nicht gelogen, wenn ich denen sage, dass es toll war. Aber es ist halt einfach so, ich traue mich nicht, denen das zu sagen, weil wenn ich jetzt damit rauskäme oder wenn ich das jetzt sagen würde, ich habe auch so das Gefühl, wie kommt das im Freundeskreis an? Naja. Wird mir das überhaupt geglaubt? Weil Ja, ich schwärme, ne, und ja. Du musst es ja nicht gleich in den Freundeskreis posaunen. Nein, würde ich auch nicht, nein. Aber es würde sich zwangsläufig rumsprechen. Naja, gut. Gehe ich mal von aus. Aber wenn du gerade, du bist gerade so im Begriff, in eine Beziehung zu kommen, sagst du. Es fängt gerade ja, eine Beziehung an. Ja, ich habe einen langjährigen Freund, den kenne ich schon auch, als ich mit meinen Ex-Partnern zusammen war. Schon aus Kindergartenzeiten kenne ich ihn und er ist ein langjähriger Freund. Und jetzt, ich habe am Wochenende nach einer Feier schon mit ihm geschlafen. Ich habe bei ihm übernachtet und dann hat sich das so entwickelt. Und es beginnt, glaube ich, gerade mit ihm. Ich glaube ja, dass bei allen sexuellen Irritationen oder wenn sexuell etwas nicht gut funktioniert, dass das Schweigen dem Partner gegenüber und das erneute Schweigen und langjährige oder wirklich sehr lange Schweigen das Ganze nur noch verkompliziert und mal ein, egal was es jetzt für ein Problem ist, einen irgendwie noch verkrampfter werden lässt und einen noch mehr ablenkt, in deinem Fall ja auch, weil du musst ja dann irgendwann was vorspielen. Ja, das ist halt das Problem. In genau. dem Moment, wenn ich jetzt den klitoralen Orgasmus bekomme, weil ich quasi mit der Hand berührt werde von ihm, da bin ich gedanklich ganz woanders. Aber wenn er auf mir drauf ist oder ich auf ihm, und dann ist man quasi dabei. Klar denke ich daran, dass ich ihn liebe und wie schön das ist und dass ich den Moment genieße. Aber mir gehen Alltagssituationen durch den Kopf und das ist total schwer, dann sich zu konzentrieren und dann dabei zu bleiben. Ich glaube ja, dass das, was ich gerade sagen wollte, bei allen sexuellen Irritationen, die man so hat, dass es gut ist, wenn man einen Partner hat, den man liebt und wo es ein Vertrauensverhältnis gibt, wenn man den einweiht in die Problematik. Ich glaube... Ja, ich weiß halt nicht, was das bringt, weil ich habe wirklich schon alles versucht. Man hat alles Mögliche ausprobiert. Ja gut, aber wenn du einen aktiven Partner hast, der um diese Problematik weiß... Kann man ja noch anders zusammen vielleicht ausprobieren. Vielleicht kannst du dich auch ganz anders fallen lassen, als wenn du letztendlich immer in einer Rolle bist und dir etwas vorspielst. Dir ist das peinlich, das zu sagen, ne, oder? Ja, sicher. Auch vor allem, weil es jetzt schon so lange ist und ja, ich hatte meinen ersten, ja. Finde ich keine Schande, Kim. Also, mein Gott, wie viele Leute haben die differenziertesten und seltsamsten sexuellen Probleme? Das finde ich nicht schlimm, das zu sagen einem Partner. Wirklich nicht. Ich meine, es fehlt mir ja auch total, weil wenn man drüber spricht, wer weiß, vielleicht triffst du auf, ich werde gefragt, hat es dir gefallen, habe ich das gut gemacht? Dann sage ich, ja, natürlich und super und also schön ist das ja auch und blöd. Es kommt auch immer so an. Ja, und außerdem ist es ja auch blöd, dem Partner gegenüber, wenn man wirklich in einem guten Verhältnis, so Liebesverhältnis ist, dem dann ständig sowas vorzulügen. Das ist doch doof. Ja, ich fühle mich auch unglaublich schlecht dabei, wirklich. Ich fühle mich sehr schlecht dabei, nur jetzt eben bin ich da drin. Und du musst es sagen. Ich würde auch meinen Ex-Partnern für den Kopf stoßen. Ja gut, die vergiss jetzt mal. Das ist jetzt Vergangenheit und wenn die das irgendwie rauskriegen, ja, das ist jetzt nicht so schön, aber nur weil du mal gelogen hast, ist das noch kein Grund, weiter zu lügen. Was heißt lügen? Also das zu verschweigen. Nein, mach einen Schnitt. Mach einen Schnitt und wenn sich da jetzt was Neues andeutet oder antut, sprich mit ihm. Vielleicht nimmst du ihn mal mit zum Frauenarzt oder ihr geht mal zusammen vielleicht zu einer Sexualberatungsstelle. Ich war mit meiner besten Freundin schon beim Frauenarzt und weil das die Situation war auch ganz schön. Sie hat es nämlich und sie sagt es und sie ist mit ihrem Freund am Experimentieren und am Machen. Die haben schon alles ausprobiert und es ist noch nie was da rumgekommen. Ich habe sie begleitet, wir haben den gleichen Frauenarzt. Er wusste genau, dass ich dasselbe Problem habe. Ich habe aber so getan, dass ich das Problem nicht habe. Und ich habe mir auch alles mit angehört und ich war natürlich auch alleine schon beim Gespräch bei ihm. Aber bei ihr bringt es das halt einfach nicht. Und das hat er mir auch gesagt. Auch wenn es bei ihr nichts bringt, würde ich es trotzdem an deiner Stelle versuchen, es offen anzusprechen. Jeder Mensch funktioniert anders in Sachen Sexualität. Ja, nur ich meine, ich lasse mich ja schon fallen. Ich bin dann auch in so einer Art Trance und ich bin dann auch sehr erregt und alles, nur ich bin auch nicht verkrampft. Klar, ich habe diese alte Situation im Kopf, aber man probiert es und man genießt es und versucht mal dies, mal das, mal jenes. Ich spüre einfach nichts, ich spüre wirklich gar nichts. Auch wenn er mit der Hand reingeht, ich merke nichts. Vielleicht könnten wir das mal auch eben mal hier zum Anlass nehmen. Wir haben zwar heute eine Themensendung, aber vielleicht kann auch noch der eine oder andere, die eine oder andere anrufen und vielleicht Erfahrungen schildern und einen Tipp an Kim geben. Das können wir dann gerne morgen noch ein bisschen weiterführen, dieses Thema. Vielleicht kommen wir dann über die Sendung auch noch auf eine Idee für dich. Generell. Ja, ich habe das halt nur gedacht, weil ich habe die Tage, ich schaue sehr gerne Domian und ich habe das nur gedacht, weil das ist wirklich meine Lüge und die trage ich jetzt schon von Anfang an in mir rum. Aber Kim, nochmal. Die belastet mich natürlich. Natürlich. Willst du sie die nächsten 20 Jahre auch mit dir rumtragen? Nein. Nee, ich wünsche mir, dass es irgendwann mal passiert. Ich verstehe. Aber vielleicht passiert es jetzt doch nicht so von ganz alleine. Bezieh deinen Partner mit ein. Mach es. Was hast du zu verlieren? Mein Gott, nochmal. Ja, ich habe zu verlieren, dass er nachher denkt, ja toll, es liegt vielleicht an mir. Nein, das muss man dann halt wirklich dann auch in einem vertrauensvollen Verhältnis mal ein bisschen erklären, dass es dieses Problem halt gibt, dass manche Frauen das Problem haben. Vielleicht nimmst du ihn wirklich mit zu einem Gynäkologen, der das auch nochmal erklären kann. Und dann, wenn der nicht völlig daneben ist, der Typ, dann wird er das schon respektieren und euch gemeinsam vielleicht dann aus dieser Lüge rausholen. Ja klar, ich meine, Wenn das wirklich für mich aussichtsvoll wäre, würde ich das sofort machen. Aber weil ich eben schon weiß, dass ich alles ausprobiert habe und aber du hast es noch nicht ausprobiert mit einem Partner, der um diese Problematik weiß. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Also das ist jetzt erstmal mein grober Tipp, Kim. Ich bin gespannt, was unsere Zuschauer und Zuhörerinnen vielleicht noch für Ideen haben für dich. Ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass ich nicht die Einzige bin, dass es wirklich sehr viele haben, die es nicht ankommt, wo die ihren Partner nicht enttäuschen wollen. Das ist wirklich auch mein größtes Problem, dass ich den halt einfach nicht enttäuschen möchte. Was meinst du, wie es war, als ich mein erstes Mal hatte und es kam nichts an? Mhm. Ja, verstehe. Und, also, vielleicht kriegen wir da noch interessante Infos morgen. Heute ist ja Themennacht und dann soll diese Information auch an dich gelangen. Liebe Kim, verbleiben wir erstmal so und alles Gute wünsche ich dir. Mein Rat ist, kann ich ein Autogramm bekommen? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema Lebenslüge. Habt ihr eine Lüge? Gibt es eine große Lüge in eurem Leben, die ihr schon sehr lange mit euch herumtragt und euch nicht traut, aus Scham oder aus Rücksicht, aus Furcht, aus Angst? Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050. Hier ist René. René ist 21. Guten Morgen, René. Hallo. Ja, René. Hallo. Also mein Thema heute zur Lebenslüge ist, dass ich transsexuell bin. Mhm. Und ich habe das Problem schon, seitdem ich 7 bin. Also, wir erklären, transsexuell bedeutet, dass ein Mensch das Gefühl hat, im falschen Körper zu wohnen. Genau. Du bist ein Typ, äußerlich, wenn man dich sieht, du hast einen Penis. Genau. Aber du möchtest und fühlst dich eigentlich als Frau. Richtig. Du bist nicht ein Transvestit, der sich gerne mal als Frau verkleidet, sondern du willst eine Frau sein. Nee, also ich will eine Frau sein, genau. Ich wäre am liebsten als Frau geboren. Mhm. Du sagst, das weißt du schon so lange? Ja, das habe ich schon damals in meiner Grundschulzeit gefühlt. Wie fühlt man das? In der Grundschulzeit weiß man doch so gar nicht, sich richtig einzuordnen, was so ist und wie man zu sein hat oder sein. Wie hast du das gefühlt? Ich habe das irgendwie gemerkt, dass ich mich eher der anderen Kleidung hingezogen gefühlt habe. Also da bezog es sich schon zunächst mal auf Kleidung. Genau, dass ich lieber am liebsten, damals war es halt in der Grundschule bei mir so, dass ich damals gab es halt diese Ballettschläppchen, die man zum Sport auch immer anzieht. Und bei uns war es damals in der Grundschule so, dass man vor der Klasse die Schuhe ausgezogen hat und dann mit Socken oder diesen Ballettschläppchen reingegangen ist. Mhm. Und bei mir war es irgendwie so, dass ich damals schon gemerkt habe, ich will lieber diese Ballettschläppchen anziehen, wie die Mädels immer, und nicht irgendwie Hausschuhe oder mit Socken oder sowas. Ja, und so fing's an. Genau, und damals hat dann meine Mutter immer blaue Säcke gesammelt, so fürs Rote Kreuz, Kleidung und so. Mhm. Und dann habe ich mir halt damals immer in den blauen Säcken die Mädchensachen rausgesucht. Und immer wenn halt meine Eltern und keiner zu Hause war und ich sturmfreie Bude hatte, dann habe ich mir immer die Sachen aus den blauen Säcken geschnappt und angezogen. Und da warst du wirklich noch sehr klein? Da war ich 8, 9 Jahre alt vielleicht, also erste, zweite Klasse. Du hast dich dann heimlich als Mädchen angezogen? Genau. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nee, ich habe noch einen Bruder. Ah ja, also ist keine Schwester im Haus. Genau. Mhm. Bist du dabei mal erwischt worden? Nee, ich habe immer darauf geachtet, dass ich niemals erwischt werde, ja. Niemals. Jetzt sagst du, das ist dein großes Lebensgeheimnis, deine, genau. Oder Lebenslüge, die du mit dir herumträgst. Genau. Weiß es wirklich überhaupt niemand? Also meine Eltern und mein Bruder weiß es überhaupt nicht. Und ich habe halt bis zum 16. Lebensjahr bei meiner Mutter gewohnt. Dann habe ich meine Freundin kennengelernt, mit der ich heute auch noch zusammen bin. Mhm. Und dann seit meinem 16. Lebensjahr, da konnte ich mich halt bei meiner Freundin dann äußern, dass ich halt gern ein Mädchen wäre. Und sie hat mir dann die Kraft gegeben und mir auch gesagt, also du kannst bei mir gerne ein Mädchen sein und ach, also so sein, wie du dich fühlst. Ja. Und dann haben wir langsam angefangen, hier und da mal einen Top zu kaufen oder... Mhm. Mhm. Irgendwas anderes. Aber das ist deine Partnerin, mit der bist du als Partner zusammen, nicht? Genau, das jetzt ist immer noch. Immer noch. Ihr schlaft auch miteinander. Ja. Du schläfst mit ihr eben als junger Mann. Ja, genau. Wenn man aber kein junger Mann sein will und trotzdem Sexualität als junger Mann hat, wie fühlt sich denn das an? Also ich fühle das super schön. Also als Mann habe ich trotzdem ein schönes Sexualleben und ich bin jedes Mal glücklich, wenn ich mein Sexualleben auch ausleben kann. Magst du deinen Penis? Jein. Also ich mag ihn für mein Sexualleben, ja, aber so als männliches Glied, nein. Mhm. Mir haben nämlich Transsexuelle schon gesagt, dass sie, die haben sogar davon gesprochen, die gebrauchten das Wort, das Ding. Ich will dieses Ding gar nicht, ich guck beim Duschen gar nicht hin zu dem Ding. So eine Ablehnung hatten die dagegen. Ja, also so stark ist es bei mir nun nicht, aber ich würde mir schon wünschen, gerne auch eine Vagina zu haben oder sowas, aber ja. Ich habe halt so sehr Angst vor der Umwandlung, also dass halt irgendwann, dass ich halt nichts mehr fühle. Also ich habe Angst vor der Umwandlung, wenn ich das machen würde, dass ich halt mein Sexualleben so verdrehe, dass es überhaupt nicht mehr geht. Und dann haben das ja schon viele, viele Menschen gemacht und die erzählen, wir haben es hier in der Sendung auch schon erzählt, die Anrufer, die Anruferinnen dann, dass sie auch nach einer Operation ein schönes und befriedigendes Sexualleben haben. Es ist wahrscheinlich ja gut, ich weiß halt nicht, ich habe auch schon viel im Internet gelesen und auch über Stern-TV und etliche Sachen, so wie die Kim Petras, die ist ja total bekannt, gehört, dass auch die sich dann umgewandelt hat und auch ihr Sexualleben ausleben kann. Aber meine Angst ist halt trotzdem so stark, dass ich halt sage, ich habe so viel Angst davor, dass mein Sexualleben hinterher nicht mehr so funktioniert wie vorher. Aber ich wäre trotzdem gerne Frau. Also dieser Drang ist bei mir. Ich würde gern so rausgehen. Und das ist halt auch mein Grund, weswegen ich bei der Lebenslüge anrufe, weil ich jeden Tag als Mann rausgehen muss. Mhm. Immer wenn ich in die Stadt gehe, immer wenn ich weggehe, muss ich neutrale Sachen anziehen. Okay. Und ich würde gerne in Frauensachen rausgehen, in Frauenschuhen, in Strumpfhosen, Rock. Also du hast mittlerweile ja solche Sachen, vermute ich mal, ne? Ja, und ich lebe das zu Hause auch aus, weil das meine Freundin... Ja, hast du jetzt gerade im Moment, während wir sprechen, auch Frauensachen an? Ja. Ach, schade, dass wir kein Bildtelefon haben. Ich würde dich ja jetzt gerne sehen, oder dass wir nicht skypen können. Was hast du denn an? Beschreib mal. Also ich hab Jeans an und eigentlich ein T-Shirt und also ein weibliches T-Shirt und so eine weiblichere Jacke und ich habe jetzt auch heute mal wieder mein Gesicht ein bisschen geschminkt, so die Augen, Eyeliner und sowas. Und das geht ja noch, also du bist jetzt nicht völlig aufgebrezelt im Minirock oder so, sitzt du nicht da. Nee, also das ist jetzt nicht so wie bei Olivia Jones oder so. Hast du denn vom Körper her, bist du eher ein femininer Typ? Kannst du dich gut als Frau aufbrezeln? Also ich weiß nicht, also ich fühle mich selbst, wenn ich mich in den Spiegel angucke und halt so mich anziehe, finde ich mich selbst sehr weiblich und ich fühle mich dann auch viel besser und ich gucke mich dann auch viel lieber im Spiegel an, als wenn ich jetzt neutrale Sachen anhab. Also glaubst du, wenn du durch die Straßen auf schicken Perms gehen würdest, stöckeln würdest, dass die Männer gar nicht oder die Menschen gar nicht merken würden, dass du ein Mann bist? Jein. Aber vielleicht doch. So genau. Ich habe es noch nie ausprobiert. Also es wissen auch Wenige Leute. Meine Freundin weiß das, ihr Vater weiß das, aber ihre Mutter nicht. Und deine Eltern eben auch nicht? Meine Eltern auch nicht, aber ich habe jetzt mittlerweile mir schon irgendwie sowas rausgenommen, dass ich sage jetzt, also 2, 3 Freunde gibt's, die wissen das schon. Was glaubst du denn, wie deine Eltern, deine Mutter, dein Bruder darauf reagieren würden, wenn die das erfahren würden? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich habe halt wirklich auch überhaupt gar keinen guten Kontakt mehr zu meiner Mutter, wegen damals halt, wie gesagt, ich habe halt im Heim gelebt und meine Freundin hat mich damals so durch unsere Arbeit auch, wir hatten damals denselben Arbeitsplatz und auch dieselbe Ausbildung gemacht und warum bist du denn ins Heim gekommen? Also ich habe damals schon, bevor ich meine Freundin kennengelernt habe, keinen guten Kontakt zu meiner Mutter gehabt und also so das Verhältnis zwischen uns war einfach sehr, sehr schwierig. Wie soll ich sagen, sehr, sehr schlecht. Also es war überhaupt nicht gut. Wir haben jeden Tag gestritten und damals war es halt so schlimm, wegen meine Eltern hatten wenig Geld gehabt und ich habe damals halt, bevor ich ins Heim gekommen bin, auch mein Lebensmittel selber kaufen müssen, wie Pizza oder Ravioli oder also, so Sachen habe ich alles mir damals selber gekaufen müssen, weil meine Eltern einfach es nicht mehr geschafft haben. Eine gute Zeit. Und das heißt, die Begegnung mit deiner Freundin war dann wirklich ein Glück für dich bis heute. Genau. Nochmal eine Frage zu deiner Freundin. Der macht das überhaupt nichts aus, dass du auch als Frau gerne sein möchtest und als Frau auch zu Hause dann rumläufst. Nö, ihr macht's nichts aus. Also mit ihr habe ich das überhaupt jetzt so ausbauen können. Sonst wäre ich heute nicht weit, wie ich bin. Ja. Habt ihr denn manchmal auch Sex? Und zwar, wenn du als Frau dich zurechtgemacht hast? Ja, haben wir jetzt immer noch. Habt ihr immer oder manchmal? Eigentlich immer. Also ich bin zu Hause, ich versuche halt so wenig wie möglich rauszugehen, sag ich mal. Also ich tue mich schon sehr von der Außenwelt abgrenzen und bin halt wirklich sehr, sehr, sehr weiblich, sag ich mal. Also wenn ich zu Hause bin, versuche ich halt immer mit einem weiblichen Top, eventuell auch mit BH oder sowas, auch wenn ich jetzt keine Brust habe, aber ich versuche mich halt immer so zu kleiden und dann haben wir auch Sex, auch so mit. Aber ich verstehe nicht, René, wohnst du in einer kleineren Stadt? Relativ, ja. Ja, aber wahrscheinlich weit weg ist auch eine große Stadt, oder? Ja, also die nächstgrößere Stadt ist Frankfurt. Ja, dann mach dich doch mal zurecht und fahr mit deiner Liebsten nach Frankfurt und dann seid ihr beide Freundinnen und macht einen Stadtbummel in Frankfurt. Ja, das habe ich mir schon so oft überlegt, aber die Kraft fehlt mir irgendwie. Ja, was soll dir passieren? Gar nichts passiert dir. Was meinst du, wie viele Transsexuelle und Transvestiten in Frankfurt rumlaufen? Ja, ich habe halt eher so den Gedanken, dass ich mir irgendwann mal überlege, ich will so gern nach Hamburg oder nach Köln, so auf den Christopher Street Day oder sowas. Ja, dann du bist herzlich willkommen, komm mal nach Köln. Ja. René, das heißt, du wirst erstmal so weiterleben und du planst nicht Hormonbehandlung, die ganzen Operationen, das ist alles nicht geplant zunächst. Also ich würde gerne mit einem Psychologen, sofern ich in meiner Gegend einen Psychologen finde, ich habe halt mich schon mal umgehört und auch im Internet informiert, aber die nächsten sind dann erst so bei Kassel oder dann halt Richtung auch Köln so oder Koblenz. Ja, würdest du dich schon mal gerne auseinandersetzen? Ja, ich würde mich gerne mit einem Psychologen mal darüber unterhalten, über mein Ding halt. So. Wir gucken mal, ob wir für diesen Fall, da gibt es ja speziell ausgebildete Leute, ob wir da vielleicht auch jemanden in deiner relativen Umgebung finden. Wir gucken mal und rufen dich gleich nochmal an. Das wäre super nett. Also kannst da würde ich mal mich freuen. Weiter schlau machen. Es gibt ja auch so Selbsthilfe-Vernetzungen von transidentischen oder transsexuellen Menschen. Vielleicht finden wir da auch was. Da habe ich mich auch schon informiert, aber ich komme irgendwie nie auf irgendeinen Zweig, wo ich sage, oh, da könnte ich jetzt mal aktiv werden. Also da würde ich mich super freuen, wenn ich. Wobei ich ja auch ein bisschen zustimmen. Ja, wobei ich dir auch zustimmen muss. Ich hätte auch tierisch Angst vor dieser Operation. Das ist ja ein Rieseneingriff. Wenn da alles weggeschnibbelt wird und irgendwas Neues gebaut wird, hätte ich auch Schiss vor. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Lieber René, du legst bitte auf und wir melden uns nochmal bei dir. Domian, ich würde dich gerne auch noch um Autogramm. Sehr gerne. Du sagst gleich deine Anschrift meinem Psychologen. Bis dann. Alles Gute. Tschüss. Danke mir. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, Thema Lebenslüge. Nächster Anrufer Michael. Michael ist 22. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Domian. Hallo, Michael. Im Auto, oder? Im LKW, ja. Ja. Stehst du? Nee, ich bin noch am Fahren, aber ich bin jetzt gleich da. Das wäre schön, ja. Aber leg mal los. Ja, es geht darum, wir haben damals in meiner Stadt, das war vor ein paar Jahren, eine Spedition gehabt bei uns, wo wir wussten, wo die LKW-Schlüssel hängen und haben dann dort die LKWs entwendet und haben die Ware leergeräumt oder die Ladeflächen leergeräumt. Mhm. Und das ging nachher, es ging wochenlang soweit. Wer ist wir? Wer ist wir? Zwei Kollegen von mir und ich waren das. Zu denen habe ich mittlerweile keinen Kontakt mehr, weil die die Stadt verlassen haben. Aber nicht aus diesem Grund, sondern aus beruflichen Gründen. Ihr habt die PKW entwendet und ausgeraubt? Die LKWs. Ja. Entwendet und ausgeraubt. Ja, die Ladung. Ja. Und das war teilweise hochwertige Ladung. Das ging dann auch teilweise über komplette Bierladung etc. plus Brauereiinstrumente, die man dann selber benutzen konnte oder weiterverkaufen wollte dann. Aber wo verkauft man einen ganzen LKW voll Bier? Wie verkauft man das? Privat. Privat. Mhm. Genau. Und was war da noch? Bier, Instrumente, was war da noch? Das dann Leuchtinstrumente zum Beispiel für irgendwelche Feiern, wenn da irgendwo Stände waren oder so aufgebaut worden, dann gab's ja diese, gibt's zum Beispiel große leuchtende Flaschen von dieser Marke und die haben wir dann auch geklaut, ja, haben wir dann auch mitgehen lassen. Die konnte man ganz gut verkaufen an private Leute, wo wir wussten, dass die da auch ein bisschen Hehlerei mit betreiben. Aber ich wundere mich trotzdem, dass du ein ganzer LKW voll ist ja eine riesige Menge. Ja, also es gibt zwei verschiedene Arten. Ne? Es gibt ja einmal Sattelzüge und es gibt ja Hängerzüge. Mhm. Und den Hänger haben wir grundsätzlich stehen lassen. Also wir haben im Prinzip einen Hängerzug genommen, haben den Hänger abgekoppelt und haben dann nur eine von zwei möglichen Ladeflächen gehabt. Okay, erzähl mal weiter. Das habt ihr also gemacht. Wie lange habt ihr das gemacht? 3-4 Wochen. Mhm. Also nicht immer jeden Tag, sondern in bestimmten Abständen. Ne? Halt mal jede dritte Nacht oder so, wie es halt gefallen ist. Mhm. Und wir haben ja vorher die Ladung erfroren und haben dann so geguckt, was ist da hinten drauf und haben dann gesagt, okay, den LKW nehmen wir jetzt. Mhm. Das ging dann nachher auch vor Gericht. Also, man hat euch erwischt. Nee, indirekt uns nicht erwischt. Wir wurden gesehen, dass wir da in der Nähe waren, weil da der Kollege in der Nähe gewohnt hatte. Mhm. Und wurden dann, weil wir auch gesagt haben, ja, wir haben die LKWs auch nachts fahren sehen und sowas, obwohl die nachts da stehen sollten. Also euch sind sie auf die Spur gekommen auf jeden Fall? Mehr oder weniger. Wir waren nachher, wir waren ja eigentlich die Haupttäter, waren dann aber nachher Hauptzeugen vor Gericht. Im Endeffekt angeklagt war der Speditionsinhaber. Wegen Versicherungsbetruges, ja, weil ihm unterstellt wurde, dass er das alles arrangiert hat, dass ihm die LKWs und die Ladung geklaut werden, damit er die Versicherung... Achso, aber das stimmte gar nicht. Nee, richtig. Nee, ihr wart die Haupttäter. Richtig. Das heißt, ihr seid auch gar nicht dann verurteilt worden. Nee, sondern er. Und das ist die Lüge, die du mit dir herumträgst. Ja, die ich jetzt mittlerweile, der Druck war bei mir immer größer, jedes Mal, ich bin jetzt selber in dem Beruf, ja, und das heißt, jedes Mal, also wenn ich eigentlich morgens oder abends meinen LKW angucke, je nachdem, wie meine Schicht läuft, kommen die Bilder immer wieder hoch. Ja, ja. Welche Strafe hat dieser Mann, der Spediteur, damals bekommen? Was genau weiß ich jetzt nicht mehr, auf jeden Fall wegen Versicherungsbetruges wurde er angeklagt und die Konzession, um ein Speditionsgewerbe betreiben zu dürfen, ist ihm entzogen worden. Also die Existenz ist ihm unter den Füßen weggerissen worden. Ja, richtig. Kann man sagen. Und wahrscheinlich auch noch eine Geldbuße oder vielleicht eine Haftstrafe, weißt du nicht? Nee, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Mhm. Als wir da raus waren. Ihr habt euch da ja in dem Gericht dann gegenübergestanden oder habt euch gesehen? Ja. Hat der eine Ahnung oder wusste der, dass ihr eigentlich die Täter wart? Nein. Nein. Er hat vermutet, aber denke ich mal, dass er vermutet hat. Was war denn das für ein Gefühl? Man steht vor Gericht und man ist der Täter und wird aber als Zeuge aufgerufen und jemand anderes wird verurteilt. Was ist das für ein Gefühl? Es ist kein Gefühl, worauf man stolz sein sollte. Also ich finde, ich habe da aus der Sache ja damals auch gelernt, ich halte mich seitdem auch zurückgehalten mit irgendwas weiterem, irgendwie ansatzweise, wo ich wusste, damit könnte ich mit dem in Konflikt kommen, habe ich sofort weggelassen oder weggeschoben von mir, weil das war kein schönes Gefühl und das ist ja, wie gesagt, heute immer noch so, dass ich mit dieser Lüge einfach nicht leben kann, weil es weiß außer uns drei keiner eigentlich. Das wollte ich gerade fragen, weiß sonst außer euch niemand, keine Partnerin, keine Eltern, niemand weiß es. Nee, richtig. meine Verlobte hat mich damals, mittlerweile verlobt, die hat mich darauf angesprochen, sagte, ja, pass auf, du kennst doch die Spedition, weil, wie gesagt, ein Bekannter hat vorher da gearbeitet, daher wussten wir immer, wie wir was machen mussten. Mhm. Und du kennst sie doch, hast du da wirklich, weißt du da wirklich nicht, wer das war? Und ich habe sie halt auch immer angelogen, habe gesagt, nein, ich weiß es wirklich nicht. Ja, das ist heftig, das ist heftig. Ja, und es tut mir auch einfach leid, ich kann einfach, wenn ich jetzt könnte, würde ich den Speditionsinhaber irgendwie versuchen zu kontaktieren, ne? Aber ich kann es halt nicht. Mir fehlen die Möglichkeiten dafür und es tut mir einfach wirklich leid. Ich weiß, dass ich damit wahrscheinlich sein Leben zerstört habe. Redet ihr Jungs denn untereinander über diesen Fall noch? Nee, wir haben gar keinen Kontakt mehr zueinander. Überhaupt nicht mehr? Nein, überhaupt nicht mehr. Gibt kein Telefonat, keinen Chat, gar nichts? Nee. Mhm. Und das ist halt extrem für mich, ne? Ich bin damit überhaupt, ja, ich kann nicht mehr schlafen nachts, ich wach deswegen auf. Ich hab's immer wieder in den Träumen und alles Mögliche. Kann ich gut verstehen. Ich kann auch gut verstehen, dass das irgendwie dann im Laufe der Zeit stärker wird. Ja, richtig. Weil man ein großes Unrechtsbewusstsein hat. Man hat ja auch ein Unrecht begangen und jemand anderes musste dafür auch noch büßen, was ja das Ganze noch viel schlimmer macht. Hm. Hast du denn mit dem Gedanken mal gespielt, zur Polizei zu gehen und selbst Anzeige zu erstatten? Nein, aus dem Grund, weil ich weiß, dass mir dann mein Beruf verwehrt wird, weiterzuführen. Und da ich jetzt ja den Beruf Lkw-Fahrer ausübe mittlerweile, wäre das für mich dann eigentlich ja auch die Existenz, die dann draufgehen würde. Wäre das so, dass deine Existenz, du hast dich ja noch nicht erkundigt? Du könntest ja beispielsweise mal mit einem Rechtsanwalt über den Fall sprechen. Ich weiß nicht, ich habe da juristisch überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Wenn man Selbstanzeige erstattet, heißt das ja gegenüber dem Gesetz und dem Staat, das ist ein reuiger Mensch. Und das ist ja eigentlich eine gute Aktion. Ich weiß nicht, ob man das berücksichtigt und dir vielleicht irgendeine Strafe aufbrummt, irgendwas, aber dass du auf jeden Fall deinen Beruf weiter ausführen kannst. Erkundige dich doch mal zumindest bei einem Rechtsanwalt. Das kannst du eigentlich mal machen. Letztendlich ist der allerbeste Weg für dich und für deine Psyche oder die seelische Belastung, wenn das Ding vom Tisch wäre. Mhm. Und das Ding kann nur vom Tisch kommen durch so eine vielleicht für dich auch zunächst etwas unangenehme Aktion. Aber anders geht's nicht. Anders kannst du es nicht reinwaschen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und wenn dich das so sehr belastet, was ich auch verstehe, und ich glaube, auch wenn du am Anfang jetzt vielleicht Schwierigkeiten hast und das alles problematisch wird, letztendlich wirst du auf dich stolz sein, hinterher, wenn du diesen Mut jetzt beweist, etwas zu unternehmen. Hm. Ja, das Ding wäre, ich weiß jetzt, ich habe ja keinen Kontakt mehr zu den anderen. Ich will ja auch nicht damit reinreiten unbedingt, ne? Nur weil mir das jetzt durch den Kopf geht, weiß ich nicht, wie das bei den anderen ist. Ich müsste das komplette Ding alles auf mich nehmen und das wäre dann schon sehr extrem. Also ich kann da sicherlich, egal ob ich hörgeständig bin oder nicht und von alleine gekommen, kann da sicherlich mit einer Haftstrafe rechnen. Ja, weiß ich nicht. Das sind alles Dinge, die man mit einem Anwalt mal bereden kann. Mhm. Das zumindest, mach doch auf jeden Fall. Mach das doch auf jeden Fall. Ich glaube, das werde ich auch tun, ja. Das ist natürlich, daran habe ich natürlich so noch gar nicht gedacht. Ja, ne? Ja. Und dann, also wie gesagt, vielleicht gibt es einen Weg, der einigermaßen aushaltbar ist für dich. Also irgendwie wirst du schon Federn lassen müssen, das ist ja klar. Mhm. Du hast ja auch Scheiße gebaut, dafür muss man ja gerade stehen. Ja. Aber zieh es nicht dein ganzes Leben durch. Wenn dich das jetzt schon ein paar Jahre, du bist erst 22 Jahre alt, wenn dich das jetzt schon so belastet und du gar nicht darüber hinwegkommst, dann wird das auch in 4, 5 Jahren noch viel schlimmer werden. Ganz sicher. Ja, die Hoffnung war natürlich, dass es irgendwann einfach so im Kopf. Glaube ich nicht. Es ehrt dich ja. Ich will dir sagen, es ehrt dich ja, dass das stärker wird. Das heißt, du hast ein starkes Unrechtsbewusstsein. Und du hast Scheiße gebaut als Jugendlicher ein paar Jahre her. Da warst du vielleicht 18 oder sowas. 17, 18, weiß ich nicht. Ja, okay. Jeder macht mal Mist. Damit will ich das nicht rechtfertigen. Aber wenn man dann im Nachhinein auch noch dazu steht, ist das schon gut. Finde ich prima. Denk einfach drüber nach. Also mir kann ich dir eh nicht sagen. Ich fände diesen Weg gut. Das wäre der beste Weg, den du gehen solltest. Ja, ich glaube, das werde ich dann mal tun. Michael, dann komm gut an, wo immer du auch hinfährst heute Nacht noch. Ja. Die Straßen sind frei, ne, glaube ich. Ja, sind endlich wieder frei. Anfang der Woche war es natürlich sehr schön. Ja, schlimm, ja. Wo bist du denn im Moment unterwegs? Jetzt bin ich in Bochum und lade da aus gleich und dann fahre ich noch wieder zurück nach Hause. Wohin? Wo geht das? Nach Bremen. Nach Bremen, okay, das ist noch eine weite Fahrt. Also, gute Fahrt noch und überleg's mal. Ja, alles klar, danke schön. Michael, tschüss, ciao. Jo, tschüss. So, 1.34 Uhr haben wir. Thema heute Nacht Lebenslüge. Und ich spreche jetzt mit dem Andreas und der ist 41. Guten Morgen, Andreas. Ja, schönen guten Morgen. Hallo, Andreas. Was ist deine Lebenslüge? Meine Lebenslüge ist, dass ich meine Frau seit 13 Jahren dahinter gehe, da ich homosexuell bin und auch SM-Neigung habe und quasi ein Leben im Doppelleben. Ja, in der anderen. Ich führe zwei Leben quasi. Ein Doppelleben. Ein Doppelleben, ganz genau. Wie lange bist du mit deiner Frau zusammen schon? Wir sind zusammen seit 17 und seit 13 Jahren verheiratet. Mhm. Also es fing dann direkt mit der Heirat an, dass du ihr mit einem Mann fremdgegangen bist, quasi. Ja, vorher. Also ich hatte nicht mit dem Mann, mit dem ich jetzt zusammen bin, aber diese Neigung hatte ich vorher schon. Nur wie soll ich das erklären? Es waren erst wie soll man sagen, SM-Aktion, dass ich halt nach der Arbeit in Studios gegangen bin und dann keine Frauen wollte, sondern lieber mit Männern Kontakt. Aber das wusste dadurch hat sich das. Dass du in diese Studios gegangen bist, wusste sie natürlich auch nicht. Nein, gar nicht. Also sie weiß bis jetzt von gar nichts. Ich bin jetzt bei meinem Lebensgefährten. Ja, da wollte ich gerade Ich nenne ihn Lebensgefährten. Nein, weil meine Frau nichts davon weiß. Also du bist in einer festen Beziehung mit einem Mann und bist in einer festen Beziehung mit einer Frau. Ich bin verheiratet mit meiner Frau, aber habe eine feste Beziehung eigentlich immer beruflich. Ich bin halt beruflich immer in Richtung Magdeburg und das schon seit Jahren. Und da habe ich halt in so einem Studio den Patrick kennengelernt. Und jetzt sind wir zu dem Punkt gekommen, durch deine Sendung gerade, dass ich einfach darüber sprechen muss, weil der Patrick mir natürlich auch immer die Hölle heiß macht und sagt, wie lange bist du mit dem Patrick schon zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre schon? 7 Jahre. Ich habe ihn auch in einem SM-Studio kennengelernt. Hast du mit deiner Frau Kinder? Eins. Und das ist jetzt 11, ja. Das ist 11. Wie ist das denn zeitlich? Wie viele Tage verbringst du bei deinem Freund, bei Patrick, und wie viele Tage bei deiner Frau? Ja, das ist ja das Schlimme daran. Ich verbringe quasi 5 Tage, also die Wochentage, verbringe ich eigentlich bei Magdeburg in Oschersleben bei Patrick. Und am Wochenende bin ich zu Hause bei mir in Hamm. Und da spiele ich den normalen Familienvater und ich kann das einfach nicht mehr, weil... Was sagst du denn deiner Frau? Ist das so eine berufliche Erklärung, dass du in der Woche in Magdeburg bist? Nee, das ist nicht nur eine ich muss beruflich nach Magdeburg. Also das ist keine Ausrede, sondern ich komme halt aus dem Ruhrgebiet. Das passt ganz gut dann, dass er in Magdeburg wohnt. Das passt ganz gut. Ich habe ihn auch da oben damals kennengelernt. Das ist bei einem großen Betrieb. Ich möchte da jetzt auch, da möchte ich jetzt vielleicht, weil es das Fernsehen ist oder so, nennen. Nein, das ist auch völlig unwichtig. Ja, und da habe ich ihn halt drüber kennengelernt und ich kann es einfach nicht mehr, weil ich möchte lieber in Magdeburg bleiben, aber ich habe eine Familie, ein Kind, ein Haus. Und deine Frau? Ja, ich. Bitte? Meinst du, dass deine Frau wirklich nichts ahnt? Du musst doch irgendwie sehr wesensverändert sein durch dieses komische... Ja, bin ich. Ja, also mit der Zeit, ich weiß noch nicht, ob sie sich von mir entfremdet hat. Also immer, wenn ich nach Hause komme, habe ich schon das Gefühl, also es geht eigentlich in erster Linie um Sarah, also unsere Tochter. Das Kind, ja. Aber auch das Zwischenmenschliche merke ich halt, dass das immer mehr auf der Strecke geblieben ist. Aber wir kommen halt von dem Dorf in Welver-Borgeln und ich habe einfach Angst davor, weil wir beide von dem Dorf kommen, hier quasi diesen letzten Schritt zu gehen. Und jetzt und auch meiner Tochter, die halt auch schon in einem Alter ist, wo sie das alles versteht und verstehen würde. Schläfst du mit deiner Frau noch? Selten. Wirklich in einem Jahr 2-3 Mal und das ist auch wirklich Zwang. Und wenn du... Ich bin halt einfach vom Kopf her in bei Patrick. Verstehe. Und wenn du dann am Wochenende da bist, wie verläuft das so von der Stimmung zwischen euch beiden? Kalt. Wirklich kalt, also so distanziert. Ich habe auch immer das Gefühl, dass sie was ahnt. Also ich glaube mehr, dass sie denkt, dass ich vielleicht eine andere Frau habe. Also ich glaube nicht, dass sie darauf kommen würde, dass ich einen anderen Mann, also dass ich eine homosexuelle Neigung habe. Das glaube ich nicht. Also weil ich bin auch vom Typ her nicht so, also mir würde mich nicht so einschätzen. Ja. wenn man mich jetzt so kennenlernen würde, würde man mich nicht so einschätzen und denken. Und von diesem Doppelleben weiß nur Patrick. Ja. Es gibt keinen. Es gibt keinen schwulen. Meine Familie nicht. Keiner. Das ist mir schon klar. Aber es gibt keinen schwulen Freundeskreis in Magdeburg um euch herum. Nein. Andreas, ich will dir mal sagen, du bist 7 Jahre, ne, mit Patrick zusammen. Ja. Der Patrick muss dich schon sehr lieben. Ich hätte das nicht so lange mitgemacht. Und ich kann den Patrick sehr gut verstehen, wenn der jetzt auch immer mehr vielleicht Druck auf dich ausübt. Ja, das macht er zum Teil auch. Das kommt ja noch da hinzu. Also ja, das macht er zu Recht, finde ich. Er möchte dieses Outing auch. Ich bin halt, also am Wochenende führe ich ein normales Familienleben. Wir haben ein Haus, ein Reihenhaus. Wie geht es zum Beispiel Weihnachten, Urlaube, fangen wir Weihnachten an? Wo bist du Weihnachten? Ja, da sitzt er alleine zu Hause. Da bin ich bei meiner Familie. Na, das super. Ist nun mal so, weil ich kann, das geht nicht. Ich wohne auf einem Dorf. Also ich weiß nicht, ob du das verstehst. Selber ist ein Dorf, da gibt es 5000 Einwohner, da kennt jeder jeden. Ja, sicher. Und Was ist mit Urlaub? Man fährt ja im Jahr mal irgendwie weg. Ja, mit meiner Frau, mit den Kindern. Ich kann ja schlecht. Du sagst den Kindern? Ich meine, ein Kind gibt es. Ja, meine ich ja. Achso, ich habe verstanden, den Kindern. Mhm. Achso, Entschuldigung, nein. Ein Kind. Sarah, 11 Jahre, ja. Ja, und das heißt, dass du mit Patrick noch nie irgendwie mal was unternommen hast? Nein, es ist eigentlich eine reine Wochenbeziehung. Und also in der Woche bin ich halt auf Montage beruflich angebunden bei Magdeburg. Und es geht immer nur, in der Woche bin ich da. Und er weiß auch, dass ich jeden Freitag um 16 Uhr wieder Richtung Nordrhein-Westfalen fahre. Und das ist ihn halt immer ein Problem. Was für ein Gefühl hast du? Auch für mich ist es grauenhaft, weil ich so langsam diese Maske auch nicht mehr aufrechterhalten kann. Was für ein Gefühl hast du zu Patrick? Ein großes Gefühl, ein sehr großes Gefühl. Große Liebe. Ja, muss ich wirklich. Also ich habe auch früher schon andere Sexualpartner gehabt, männliche vorher, durch diese Neigung, aber seit 7 Jahren ist das einfach, es hat sich entwickelt und. Also ist dein großer Lebensmensch, kann man sagen. Ja. Würde ich sagen, nur ich kann dieses Outing nicht. Dass die Familien, also meinerseits, die von meiner Frau, die kommen alle aus Borgeln und ich hoffe mal jetzt, Andreas, wo du nun immerzu den Namen von diesem Dorf sagst, dass du in diesem Moment dich schon selbst geoutet hast. Das wäre schön. Ja, ich hoffe irgendwie auch, vielleicht habe ich deswegen unbewusst auch gerade angerufen. Und den Namen ständig genannt. Weil, um mir das leichter zu machen. Ja, du hast so viel Eckdaten hier schon genannt, wodurch man dich erkennen kann. Vielleicht ist die Sache jetzt schon raus. Junge, ich sag Junge zu dir, du bist ein 41-jähriger Mann. Du gehst wahrscheinlich zunächst mal durch die Hölle, wenn dieses Outing jetzt passiert. Aber es ist lange überfällig und du musst diesen Schritt jetzt machen. Du musst ihn machen. Ja, auch als um auch ein Vorbild für dein Kind zu sein. Ich weiß noch nicht, was Sarah sagt. Ganz genau, mein Kind. Okay, das Kind ist jetzt 11 Jahre. Ja, aber das Kind wird auch irgendwann mal älter. Und wenn das Kind mitkriegt, dass der Papa das ganze Leben gelogen hat, ist grauenhaft. Wenn das Kind aber sagt, irgendwann hat der Papa auch den Mut gehabt, sein Leben zu leben und zu sich zu stehen, hat das Kind irgendwann großen Respekt vor dir. Jetzt wird es vielleicht zunächst mal Schock sein, weil die Familie auseinandergeht und so. Alles problematisch, sehe ich alles ein. Ja, stimmt. Aber für die Wahrheit und für die Liebe ist Patrick, die Liebe ist Magdeburg, du das machen. Da gibt es nichts zu wissen. Also meine eigentliche Liebe ist Kerstin Sarawotzki, aber alles andere ist auch egal. Was? Kerstin Sarawotzki? Was war das denn jetzt? Wer ist das? Hier ist Ilka. Ilka ist 43. Guten Morgen, Ilka. 42. Ach, entschuldige, Ilka. Nein, du machst nichts. Ilka. Im Juli wird sein. Hallo, Domian. Ilka. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, geht ja um Thema Lebenslügen. Genau. Folgendes, ja, ich bin seit 20 Jahren Alkoholikerin. Ja. Aber ich gehöre nicht zu den Alkoholikern, die sich jetzt um die Ecke saufen. Also ich trinke Pegel. Was trinkst du? Pegel? So 3 bis 4 Flaschen Wein am Tag. Boah, 3 bis 4 Flaschen Wein am Tag. So auch am heutigen Tag. Bitte? So auch heute. Also letzten Tag. Also heute sind es, 2 waren bis heute. Was machst du? Gehst du einem Beruf nach? Im Moment nicht. Ich habe zwar einen Beruf gelernt, aber ja, ich wach morgens auf mit Entzugserscheinungen und bin ziemlich am Zittern. Und wenn ich mal dann eine Flasche Wein unten habe, dann geht's wieder. Und das geht seit 20 Jahren so? Ja, also es hat sich gesteigert. Früher war es nicht so schlimm. Also ich hatte vorher Bulimie, Magersucht, 25 Jahre lang. Und das habe ich Gott sei Dank besiegt, aber der Alkohol ist dafür stärker geworden, also Suchtverlagerung. Du lebst alleine? Ich lebe allein, ja. Und es geht darum, ich belüge halt, weil es hat mir schon jemand in der Redaktion gesagt, sie hören sich ja gar nicht betrunken an. Es ist so, ich belüge meine Mutter vor allem, weil ich lebe im anderen Bundesland als sie. Mhm. Und ich sage immer, jo, es geht mir gut, oder wenn ich Leute anrufen, sage ich, ja, alles klar, Paletti. Ja, und es geht mir gar nicht gut. Ja, man hört es ja wirklich nicht an. Du wirkst eigentlich ganz aufgeräumt. Ja, ja. Mhm. Ich schlafe nachts nicht, ich habe Schlafstörungen, alles hat alles mit dem Alkohol zu tun, ist klar. Wer weiß denn davon in deiner Umgebung? Ich kenne eigentlich nur Alkoholiker aus meiner Umgebung. Mhm. Ja, also weil ich habe ja schon Entgiftungen gemacht und auch Langzeittherapie. Das hast du schon gemacht? Ja, habe ich schon gemacht. Mhm. Aber es ist, und das ist ein Phänomen, was man halt bei vielen feststellt. Die gehen da eine Woche hin und danach direkt wieder das Gleiche. Die werden wieder rückfällig. Mhm. Ja. Die wissen es natürlich. Aber meine Mama zum Beispiel, die weiß es nicht. Meine Schwester weiß es nicht. Also die wissen schon, dass ich trinke, aber nicht in dem Ausmaß. Mhm. Also du spielst denen schon ein normales Leben vor. Eigentlich schon. Ich habe ja einen Beruf gelernt und ich wollte eigentlich wieder einsteigen. Ich bin damals 2004 in das andere Bundesland gezogen und habe mich beworben überall und habe nur Absagen gekriegt, obwohl ich das beste Zeugnis hatte. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe einen Männerberuf gelernt. Was hast du gelernt? Druckerin. Druckerin? Ist das ein Männerberuf? Ja. Ja, ja. Ich war das einzige Mädel in der ganzen Berufsschulklasse. Verstehe. Ja. Wie viel Mal hast du schon versucht, von dem Alkohol wegzukommen? Oh, schon ziemlich oft. Wie viel Mal ich weiß schon gar nicht mal, wie oft. Wie oft warst du schon in einer Klinik? Ich kann es nicht mehr zählen, ehrlich gesagt. Ach, so oft. Ja. Wie lange hat es danach dann so in der Regel angehalten, dass... Unterschiedlich. Kam drauf an. Manchmal Wochen, manchmal 2 Tage. Das ist sehr schwer, weil das Problem ist halt auch, du kriegst, wenn du nur zum Entzug gehst in eine Klinik, erstens war es schwierig, einen Platz zu kriegen. Die Kliniken sind alle überfüllt. Mhm. Und dann ist es auch sehr schwierig, psychologische Unterstützung zu kriegen. Die sind alle überlastet. Mhm. Ja, ja, das ist das Schlimme. Ja. Wenn man nicht sehr viel Kohle hat für eine Privatklinik, dann ist man aufgeschmissen. Genau. Mhm. Ah, ja. Ich bin ja nicht Robbie Williams, der in den USA da irgendwo in die Klinik kann. Natürlich. Jetzt bist du Betty Ford oder so. Ja, genau. Das gibt es ja, glaube ich, hier auch irgendwo in der Nähe, in der Betty Ford Klinik. Mhm. Okay, ja, und das deswegen, ist kein also Thema. Zum Thema Lebenslügen, wie gesagt, ich am Telefon höre ich mich relativ gut an, also da kann ich vorlügen, sage ich, jo, alles gut. Und das vor allem betrifft das meine Mutter. Ich will ihr keine Sorgen machen. Mhm. Und das ist auch, worüber ich sprechen wollte. Also anfangs, damals noch in meiner Bulimiezeit, da habe ich halt gelogen, um mich selbst zu schützen. Mhm. Und auch beim Alkohol am Schluss, aber mittlerweile lüge ich, um meine Freunde, also meine Mutter, meine Schwester nicht zu belasten. Mhm. Der Unterschied zwischen Notlüge und jemand anders nicht weh zu tun. Bezogen auf die Mutter kann ich das verstehen. Das ist wahrscheinlich auch schon eine ältere Dame. 78 ist sie, ja. So. Und die hat genug eigene Probleme. Okay, das kann ich auch verstehen. Dann wäre der Weg ja auch nicht, sich ihr zu offenbaren, sondern der Weg wäre erneut einen Versuch zu machen. Ich bin ganz irritiert, wenn du sagst, dass du das schon so oft versucht hast. Dann neige ich natürlich immer dazu, ja, wenn man es 7-mal versucht hat, dann muss man auch das 8. Mal versuchen. Oder das 9. Mal oder das 10. Mal, bis es dann endlich klappt. Ja, ich habe auch gestern schon in Kliniken angerufen, hier in dem Bundesland, wo ich bin, aber die haben alle gesagt, sie sind überfüllt. Mhm. Ja. Also kann man denn sagen, dass der Wille bei dir da ist, es nochmal zu versuchen? Der ist definitiv da, ja. Denn dir ist ja klar, diese rationalen Argumente sind dir alle, glaube ich, geläufig, dass du dich in den Abgrund säufst, ne? Und ganz genau. Dass du auch irgendwann krank werden wirst. Wie, apropos Krankheit, wie ist denn dein Gesundheitszustand? Oh, nicht so gut. Also wenn ich Pech habe, dann läuft es auf Polyneuropathie raus. Was ist das? Das ist die durch den Alkohol werden ja die Nerven geschwächt. Ja. Also B-Vitamine werden rausgezogen. Mhm. Und das ist dieser Storchengang, wo manche Alkoholiker kriegen. Ach so. Dieser Stachsgang. Dabei bist du erst 42 und könntest noch wunderbare, tolle Sachen in deinem Leben erleben. Und du machst so ist es. Ja, und du sitzt zu Hause, du sitzt den ganzen Tag allein zu Hause und säufst Wein. Kann man es überspitzt sagen? Nee, es ist eigentlich so, ich raff mich schon auf, ich spiele nach außen immer die Starke, ich mache meine Einkäufe, ich mache dies und das und jenes, ich mache meine Wäsche, aber ich merke, dass die Kraft schwindet. Mhm. Das ist es dann halt, auch, ist das verbunden auch damit, dass die Alkoholmenge doch allmählich auch mehr wird? Nee, eigentlich nicht, das ist unterschiedlich. Also manchmal wird es ein bisschen weniger, manchmal, aber es bleibt in der Regel bleibt es beim Pegel, das reimt sich sogar. Ja. Also wie gesagt, ich würde in diesem Fall jetzt wirklich nicht dafür plädieren, deine arme alte Mama da jetzt in Angst und Schrecken zu versetzen, sondern sofort nochmal die Hilfe suchen und die Selbsthilfe aktivieren. In der Hoffnung, dass es dann diesmal funktioniert und dass es diesmal klappt. Ja, das Schlimme ist, ich habe halt kaum Freunde und die Freunde, die ich habe, die kann ich ja in einer Hand abzählen und es sind selber alles Alkoholiker. Ja, und ich versuche denen sogar noch zu helfen. Warst du denn auch schon mal bei den anonymen Alkoholikern? Ja, war ich auch schon. Und? Überall, Freundeskreis. Jo, und ist halt, ich habe halt mehrere Probleme. Ich habe auch noch Borderline-Syndrom. Also es ist natürlich immer bei den Süchten so eine Sache. Da haben wir hier in der Sendung auch schon oft drüber gesprochen. Natürlich gibt es Suchtverläufe, wie in deinem Fall auch, die dramatisch sind, wo man eine professionelle Hilfe braucht. Das finde ich auch, nee, pass auf. Aber auf der anderen Seite gehört auch immer ein Mensch dazu, der das wirklich will und der irgendwann eisenhart zu sich selbst ist und mit viel Disziplin sich da rauskämpft. Und ich habe so ein bisschen Eindruck, dass du da zu nachlässig mit dir bist und dann wieder zurückfällst in alte Verhaltensmuster. Ja, aber nochmal zum Thema, ich wollte nur nochmal betonen, es gibt Lügen, die schützen andere Leute und es gibt Lügen, die müssen sein, aber gut. Also wir sind uns einig, dass was geschehen muss. Du bist bist du gut informiert über Kliniken, Therapieformen und so, oder sollen wir dich nochmal anrufen? Och, nö, ich bin eigentlich gut informiert. Gut, Ilka, dann drücke ich dir wirklich von Herzen die Daumen, dass es diesmal klappt. Kriege ich ein Autogramm von dir? Ja, sehr gerne. Wir rufen dich auch nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Ich wünsche dir noch was. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Ich kriege gar nicht aus dem Kopf, was das gerade war mit diesem Andreas. Warum war er gerade weg und warum hat er diesen komischen Namen genannt? Ich weiß es nicht. Ich kann mir keinen Reim drauf machen. Vielleicht werden meine Kollegen mir nachher noch ein bisschen was erzählen, dass sie nochmal mit ihm geredet haben. Hier ist Bärbel und Bärbel ist 47. Guten Morgen, Bärbel. Bärbel, macht bitte den Ton des Radios und des Fernsehens aus. Jetzt geht Bärbel, glaube ich, zum Fernseher oder zum Radio und kommt jetzt zurück. Ich hoffe, dass ich mich jetzt anspreche. Hallo, Bärbel. Hallo. Ja, aber du hast den Ton noch nicht ausgeschaltet. Nein, noch nicht. Das mach mal bitte. Das gehört zur Spielregel hier. Ja. So. Du hast auch angerufen zum Thema Lebenslüge. Ja. Ja, aber der Ton, Bärbel, der Ton ist immer noch nicht aus. Bitte schalt den Ton ganz runter. Okay. Moment. Ist schon ein bisschen schwer, so einen Ton runterzuhalten. Aber ich höre dich dann nicht mehr. Doch, du hörst mich am Telefon. Ach so. Okay. Das ist so, wenn man telefoniert. Ist das so gut? Ich hoffe das. Liebelein, wir haben nicht so viel Zeit. Leg los. Ja, okay. Also, es geht darum, wie ich bin mit anderthalb Jahren, also am 11.11.2011 habe ich meinen Mann geheiratet. Das ist meine zweite Ehe. Mhm. Und ich habe seit einem halben Jahr keinen richtigen sexuellen Kontakt mehr mit meinem Mann. Mhm. Und das macht mir tierisch zu schaffen. Welche Art von Lüge steckt denn da drin? Ja, erst dachte ich, er hätte, obwohl, dass ich im Vorfeld beweise, ja, also der hat sich per SMS mit anderen Frauen in Kontakt gewesen. Und dann habe ich das spitz gekriegt und dann hat er das aber nachgelassen. Also, du vermutest, dass da eine Lüge seinerseits passiert. Du belügst ihn nicht. Nein, um Gottes Willen. Und du glaubst, mein Mann will ich. Dass da eine große Lebenslüge bei ihm ist, die vielleicht auch noch relativ frisch ist oder vielleicht auch nicht frisch ist, dass er nebenher irgendwie eine oder mehrere andere Frauen laufen hat. Nein, mittlerweile nicht mehr. Das hatte ich am Anfang, das Gefühl, warum, weiß auch immer. Aber sexuell läuft es doch jetzt immer noch nicht gut, ne? Irgendwie gar nicht, nee. Und warum bist du so sicher, dass da keine andere Frau mehr im Spiel ist? Das würde ich merken. Und mittlerweile kontrolliere ich ihn auch schon. Und das ist auch nicht gut. Nun ist ja anderthalb Jahre verheiratet, noch nicht so eine lange Zeit. Nee. Wenn du ihn fragst, hast du ihn denn gefragt, warum er nicht mehr mit dir schlafen will? Ja, er meinte, er wäre im dritten Frühling. Er wäre hormonell und was sag ich. Wie alt ist er denn? Auch 47. Im dritten Frühling? Nennt man das so? Habe ich auch noch nicht gehört. Ich auch nicht. Aber dann werden die doch ratterdoll im dritten Frühling. Naja, normalerweise wohl. Ja. Aber... Also er sagt, dass er irgendwie keine Lust hat, kein sexuelles Empfinden hat. Ja, keine sexuelle... Nicht mit mir. Und wenn wir sexuell miteinander was zu tun haben, dann nur... Ja, ohne Genitalien, also per Wahl. Ohne Genitalien? Ja. Wie geht das? Ja, das heißt, ich befriedige ihn so mit dem Mund und er mich eben auch. Ach so. Also sind die Genitalien schon ein bisschen beteiligt, aber nicht direkt in genau. Verstehe. Aber klingt alles nicht so leidenschaftlich und nicht so dolle. Nee. Was hast du denn für Sehnsüchte? Ja, ich möchte gerne mit ihm schlafen. Normal. Mhm. Oder auch anders. Irgendwas anderes machen. Und was wäre denn anders machen? Was weiß ich, andere Stellungen oder das ist alles so 0:15. Das ist ganz schlimm. Also für mich ist das ganz schlimm im Moment. Es ist wirklich traurig, wenn man so frisch zusammen ist, dass es dann so abbricht. Ja. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wenn du ihm damals schon auf die Schliche gekommen bist, dass da was lief. Mhm. Ob das nicht vielleicht dann doch noch... Mhm. Aber du bist ganz sicher? Kann man ganz sicher sein? Also im Moment bin ich mir ziemlich sicher. Woher nimmst du die Sicherheit? Ja, weil ich ihn kontrolliere. Wie das ist auch ganz schlimm für mich. Ja, wie kontrollierst du ihn denn? Ich gucke in sein Handy. Ja. Ich, er ist Busfahrer. Wenn ich weiß, er Pause hat, dann rufe ich ihn an. Mhm. Schlimm. Also, das belastet das Ganze ja zusätzlich. Du schnüffelst darum, wo du nichts zu schnüffeln hast, ne? Mhm. Das ist ja nicht, dich würde es ja auch nerven, wenn das bei dir machen würde. Ja. Du gehst ihm vielleicht mit den Anrufen auf die Nerven. Mhm. Ja, natürlich. Absolut. Was mag denn dahinter stecken? Entweder stimmt das, dass er keinen Bock hat im Moment. Vielleicht stimmt es ja, es kann ja sein. Das mag wohl sein, aber in dem Alter weiß ich nicht. Mhm. Also mir fehlt das ganz schlimm. Also ich habe ihn ganz doll lieb, wirklich. Mhm. Und das ist der beste Mann, den ich mir je vorstellen konnte. Mhm. Aber das Sexuelle, das ist ganz schlimm. Also es kann sein, dass da jetzt eine große Lüge irgendwo im Raum steht. Kann sein. Mhm. Kann aber auch wirklich sein, dass da irgendwas mit ihm... Hat er sich denn schon mal bei dem Arzt untersuchen lassen? So nee, das noch nicht. Das wäre dann geht immer zum Urologen. Mhm. Lässt mal alles durchchecken, mal einen Hormonspiegel machen lassen, wie es so aussieht. Mhm. Das wäre ein Schritt. Der andere Schritt wäre, dass ihr beiden mal tapfer zu einer Eheberatung geht. Mhm. Macht er sowas? Ich denke, er würde das so machen. Ja gut, dann wäre das schon mal, wo man so eben mit jemandem ich hoffe es. Ja, mit jemandem Dritten zusammen mal ein bisschen reden kann, ausführlich. Ich würde das mal so angehen, mit Arzt und Beratungsstelle. Und wenn das danach immer noch nicht klappt, dann muss man mal gucken, wie man es weitermacht. Aber wenn ihr schon mal bei einer Beratung seid, ist das ein guter Schritt. Bärbel, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und geben dir ein paar Adressen an die Hand, wo ihr hingehen könnt, okay? Okay. So machen wir es. Alles Gute wünsche ich dir und deinem Mann. Bärbel, du legst auf, wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's heute in der Technik. Christoph Gellert. Morgen sind wir wieder da. Morgen Radio 1 live und wieder erfahren Sie mit einer freien und offenen Themenrunde. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen, wenn ihr mailt. Bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben und euch relativ kurz zu fassen, damit wir gleich sehen, um was es geht. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, schöne Nacht und sagt bye bye. Bis morgen. Ciao.